Lektion 10, Übung 11. Sieh mal, das Autohaus Graf macht einen Tag der offenen Tür. Einen Tag der offenen Tür? Ja, am nächsten Sonntag. Graf feiert sein 40. Firmenjubiläum. Sollen wir mal hingehen? Hast du Lust? Ach, ich weiß nicht. Was willst du denn da? Na ja, sie präsentieren da die neuen Modelle. Vielleicht kann ich mal Probe fahren. Ach, ich weiß nicht. Autos finde ich langweilig. Und du, Christian? Willst du mitkommen? Ach, ich weiß auch nicht. Was soll ich denn da? Hier steht, es gibt einen Pony-Express. Pony-Express? Und sie bieten auch ein Training an der Kletterwand an. Rock-Climbing, verstehst du? Oh, super! Das finde ich spannend. Und hier, Walter, sieh mal. Für dich gibt es Kaffee und Kuchen und eine Sektbar. Und Dixieland. Kaffee und Kuchen. Sektbar. Du weißt doch, Kaffee und Kuchen, das ist nicht mein Ding. Und Sekt trinke ich auch nicht gern. Und die Musik finde ich auch blöde. Dixieland. Ich auch. Also gut, die Musik ist blöde. Aber Christian, du kommst mit, oder? Und wie ist es jetzt mit dir, Walter? Hast du Lust? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe lieber zum Modehaus Oettinger. Sieh mal hier, die VIP-Einladung zur Kollektionspremiere Frühling-Sommer. VIP-Einladung. Da muss ich ja lachen.